Electro oder Electro-Boogie breitete sich schnell in den USA aus. In Detroit bastelte man schon an einer eigenen Variante. June Atkins, heute als einer der Urväter des Techno gefeiert, brachte Anfang der 80er Platten auf seinem eigenen Deep Space Label heraus. Seine frühe Variante des Elektros war eine Art düstere Science-Fiction-Funk, auf dem er ein bedrückendes Zukunftsszenario heraufbeschwörte und sich der Rhythmik und den Effekten des Elektro bediente. Wie fast alles in dieser Sendung kommt dieser Song von einer LP des englischen Street Sound Labels, die damals die ersten waren, die den neuen Sound aus den USA auf ihren Samplern herausbauen. Cybotron jetzt mit Techno City.